Erster für den Musikleiter. Von den Korachitern. Ein Lied. Zweiter alle Völker, klatscht in die Hände. Ruft Gott laut zu und jubelt. Dritter Gott, der Höchste, ist sehr mächtig. Er ist ein großer König über die ganze Erde. Vierter Gott hat Völker unter uns gebracht. Er hat andere Nationen unter unsere Kontrolle gestellt. Fünfter Gott wählte unser Land für uns aus. Es ist das Land, auf das Jakob stolz war. Gott liebte es sehr. Sechster Gott ist mit Jubel in den Himmel gegangen. Gott ging mit Posaunenklang hinauf. Siebter singt Lieder für Gott, singt Lieder. Singt Lieder für unseren König, singt Lieder. Achter Gott ist König über die ganze Erde. Singt ein Lied für ihn. Neunter Gott ist König über alle Völker geworden. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Zehnter die wichtigen Führer der Völker kommen zusammen. Sie sind ein Volk, das zu Abrahams Gott gehört. Gott hat die Macht über die ganze Erde. Er ist sehr groß und wichtig.